Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il gab es in verschiedenen Einheiten Russlands Festveranstaltungen, Seminar über seine Verdienste, Bücher, Foto- und Kunstgewerbeausstellung der DVJK und Filmvorführung. An den Ausstellungsorten hingen die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un. Ausgestellt waren die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Fotos und Bücher über den Kampf der Armee und des Volkes der DVJK, die eine große Blütezeit beim Aufbau des starken sozialistischen Landes einleiten. Bei Filmvorführungen wurden die DVJK-Filme wie Mit der Waffe von Baek Doo-san, Macht sich das Vaterland einen Namen gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in Russland teil.